Für den Status quo konnte stimmen, wer zwar nicht nach Frankreich wollte, aber auch nicht zum heutigen Deutschland, und der erst für Deutschland wählen wollte, wenn das nationalsozialistische Regiment, wie er hoffte, verschwunden wäre. Und wie war das Ergebnis? Trotz dieser Möglichkeit der Stimmabgabe, weder für Frankreich noch für das neue Deutschland, über 90% haben sich zum Deutschland Adolf Hitlers bekannt.